stundenlang hat der Vorbeimarsch gedauert, er dauert immer noch an. Jetzt erst fängt der Stahlhelm an, vorbeizumarschieren. Immer höher und höher ist der Jubel dieser Hunderttausende geschwollen, die hier vorbeigezogen sind, zusammengesetzt aus allen Gruppen, die jetzt zu einer einzigen Willenseinheit zusammengeschmolzen sind. In diesem Augenblick tritt der Reichsminister Göring ins Zimmer. Wir bitten ihn, noch einmal an das Mikrofon zu kommen und noch einmal zu sprechen. Herr Reichsminister, darf ich bitten? Nachdem vorhin ein Teil meiner Worte nicht übermittelt worden ist, will ich jetzt die Gelegenheit benutzen, um auch Stellung zu nehmen zu diesem Abend, der wohl der gewaltigste war, den Berlin seit jenem Augusttag 1914 erlebt hat. Hunderttausende und aber Hunderttausende, SA, SS, Stahlhelm, Volk und immer wieder Volk strömte vorbei, um den geliebten Führer zu sehen, strömte vorbei, um damit kundzutun, dass heute ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte gekommen ist. Wir müssen es als ein Symbol betrachten, dass der heutige Abend all das, was in Deutschland noch an Volk und Vaterland glaubt, zusammengeführt hat. Ein Symbol darin, dass der alte, ehrwürdige Generalfeldmarschall des Weltkrieges sein Vertrauen übertragen hat auf den Führer der jungen Frontgeneration. In diesem Zusammenschluss sehen Sie auch den Zusammenschluss der deutschen Nation. Hunderttausend im ganzen Lande, Millionen deutscher Menschen ist eine Zentnerlast von der Brust herunter. Sie glauben wieder, das Unglaubliche ist Wahrheit geworden, das Volk hat zu sich selbst zurückgefunden. Der Generalfeldmarschall, der so oft schon und immer wieder der Hort Deutschlands war, und jener Mann, der aus nichts eine gläubige, starke, gewaltige Bewegung geschaffen hat, sie sind es jetzt beide, die wiederum dem deutschen Volk Richtung und Ziel setzen werden. Die neue Reichsregierung wird vom ersten Tage ab bestrebt sein, nicht in alten, ausgefahrenen Gleisen dahin zu wandern, sondern neue Wege zu führen, um zum Erfolg zu kommen. Die neue Reichsregierung wird ihre ganze Kraft einsetzen, um das Volk aus jener furchtbaren Verelendung und dumpfen seelischen Verzweiflung der letzten 14 Jahre herauszuführen. Es wird ihre Aufgabe sein, dem Volke nicht nur wieder Brot und Arbeit zu geben, sondern der Nation auch wieder Ehre und Freiheit zurückzuerstatten. Sie wird ihre ganze Kraft einsetzen, um Deutschland wiederum unter den anderen Mächten jenen Platz zu geben, auf den es Anspruch nehmen darf, Kraft der Tüchtigkeit, Kraft des Glaubens und Kraft der Leistung seines Volkes. Schließen wir mit heute in der Weltgeschichte ein Kapitel deutscher Schmach und Schande, deutscher Not und deutschen Elends. Und schlagen wir auf ein neues Kapitel. Und schreiben wir über diesen Kapitel mit ehernen Lettern die Worte: Freiheit und Ehre sind die Unterlagen des neuen Reiches. Nun wollen wir mal Herrn Dr. Goebbels selber bitten. Vielleicht, Herr Doktor, kommen Sie auch mal an den Apparat, hier eben ans Mikrofon, und sprechen Sie auch etwas. Damit wollen wir dann für heute schließen. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde. Was ich sagen will, ist, dass wir sind alle maßlos glücklich. Glücklich darüber, dass nun eine 14-jährige Arbeit durch Sieg und Erfolg gekrönt worden ist. Wenn ich den heutigen Tag auf den einfachsten Nenner bringen soll, dann möchte ich sagen, es ist ein Triumph der Zähigkeit. Die Zähigkeit der nationalsozialistischen Führung hat diesen Sieg errungen. Und es ist für mich nun ergreifend zu sehen, wie in dieser Stadt, in der wir vor 6 Jahren mit einer Handvoll Menschen begonnen haben, wie in dieser Stadt wirklich das ganze Volk aufsteht, wie unten die Menschen vorbeimarschieren, Arbeiter und Bürger und Bauern und Studenten und Soldaten, eine große Volksgemeinschaft, in der man eben nicht mehr fragt, ob einer Bürger oder Proletarier, ob einer Katholik oder Protestant ist, in der man nur fragt, was bist du, wozu gehörst du und bekennst du dich zu deinem Lande.